Wir sind jetzt zwar mitten in der dänischen Hauptstadt, Kopenhagen, aber draußen feiert gerade die irakische Fangemeinde ihren Fußballsieg über Saudi-Arabien. Das geht jetzt schon bestimmt eine Stunde lang so, dass wir hier mit den Autos vorbeifahren und die Fahnen schwingen.